Ewa. Mero 4 de 8. DB. Você sem fiets wacht. Ewa. Steph Brea, Baller und Baller auf jeden, die reden, wir wollen nur zählen. Wollen nur zählen, ich mache die Scheine, doch bin ich da, wenn meine Brüder auch fehlen. Brüder auch fehlen, machen die Batzen und stecken sie ein in die Tasche von Louis. Tasche von Louis, mehr als nur Fuvi, alles für Kusis, mach ich mit Kusi. Komm in die Hood, denn ich zeig dir, was geht. In dieser Hood fliegen Kugeln für Ace. Britannia, du verstehst, ich bin unterwegs mit meinem Briss. Ja, Bruder, mach es Song für den Hof, Song für den Hof, Digga, mit Brado. Wir sind zu krass, ach, ich sowieso. Inshallah, bald para wie Co-Pilot. Locker und easy, denn du bist am Flexen. Ficke die Szene mit zu krassen Sätzen. Mero und Daza, die wollen jetzt stechen. Läufst du still, siehst du keinen hier lächeln. Ache, ache. Mero 4 de 8, 4 de 8, DB. Mero 4 de 8, 4 de 8. Mein Name Mero, ich fick jetzt die Rapper, die reden was gegen mich sagt. Ich bin der Angst aus Tigerbusch, aber auch bekannt als giftige Klar. Ficke die Szene, bin unterwegs mit meinen Jungs, aber ohne einen Plan. Bruder, ja, ja, Bruder, Bruder, ja, ja. Mein Name Mero, ich fick jetzt die Rapper, die reden, was gegen mich sagen. Ich bin der Angst aus Tigerbusch, aber auch bekannt als giftige Klar. Ficke die Szene, bin unterwegs mit meinen Jungs, aber ohne einen Plan. Bruder, ja, ja, Bruder, Bruder, ja, ja. 4 de 8. Steph Rea, Baller und Baller auf jeden, die reden, wir wollen nur zählen, ich mache die Scheine, doch bin ich da, wenn meine Brüder auch fehlen, machen die Batzen und stecken sie ein in die Tasche von Louis, mehr als nur Fuvi, alles für Kusis, mach ich mit Kusi, komm in die Hood, denn ich zeig dir, was geht, in dieser Hood fliegen Kugeln für Ace. Britannia, du verstehst, ich bin unterwegs mit meinen Briss. Ja, Bruder, mach es Song für den Hof, Digga, mit Brado. Wir sind zu krass, ach, ich sowieso. Inshallah, bald para wie Co-Pilot. Locker und easy, denn du bist am Flexen. Ficke die Szene mit zu krassen Sätzen. Mero und Daza, die wollen jetzt stechen. Läufst du still, siehst du keinen hier lächeln. Ache, ache. Mero 4 de 8, 4 de 8, DB. Mero 4 de 8, 4 de 8. Mein Name Mero, ich fick jetzt die Rapper, die reden, was gegen mich sagt. Ich bin der Angst aus Tigerbusch, aber auch bekannt als giftige Klar. Ficke die Szene, bin unterwegs mit meinen Jungs, aber ohne einen Plan. Bruder, ja, ja, Bruder, Bruder, ja, ja. Mein Name Mero, ich fick jetzt die Rapper, die reden, was gegen mich sagen. Ich bin der Angst aus Tigerbusch, aber auch bekannt als giftige Klar. Ficke die Szene, bin unterwegs mit meinen Jungs, aber ohne einen Plan. Bruder, ja, ja, Bruder, Bruder, ja, ja. 4 de 8.